Daniel chapter 2. Daniel Kapitel 2. Okay. Father, bless these words, I ask. Vater, segne diese Worte, das in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now, the book of Daniel is the revelations of the Old Testament. Das Buch Daniel, das ist die Offenbarung des Alten Testaments. And Daniel and Revelations fit together like a hand and a glove. Und Daniel und die Offenbarung, die passen zusammen so wie eine Hand und ein Handschuh. And we're going to just pick it up in verse 44 here. Und wir werden bei Vers 44 das aufgreifen. Because Daniel has, God has given a vision that Daniel has interpreted. Gott hat eine Vision gegeben, die der Daniel ausgelegt hat. And this vision is about world history. Und in dieser Vision geht's über die Weltgeschichte. And now in verse 44 we pick up the end of it. Und im Vers 44 greifen wir das Ende davon auf. In the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. That will never be destroyed. Das ewig nicht zerstört werden and wird. That kingdom will not be left for another people. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen it werden. Will crush and put an end to all these kingdoms. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. But it will itself endure forever. Selbst aber wird es ewig bestehen. This is our fourth message on eternity. Das ist unsere vierte Botschaft über Ewigkeit. And we've been talking about the length of eternity. Und wir haben über die Länge der Ewigkeit gesprochen. If we could number the grains of sand, wenn wir die Sandkörner zählen könnten, on planet Earth, auf dem ganzen Planeten every Erde, every beach that possibly exists, von jedem Strand, den es überhaupt gibt, if we could number those grains of sand, wenn wir diese Sandkörner zählen könnten, and have each one represent a billion years, und jeder einzelne eine Milliarde Jahre repräsentiert, that would hardly represent the first moment of eternity. Dann würde es nicht mal den ersten Moment der Ewigkeit repräsentieren. Eternity is forever and ever and ever and ever and ever. Die Ewigkeit ist für immer und ewig und immer und ewig. And this morning I would like to talk about the kingdom of God. Und heute Morgen möchte ich über das Königreich Gottes sprechen. Last week we talked about setting your being heavenly minded. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, himmlisch gesinnt zu sein. And the Lord in the Gospels spoke about the kingdom of heaven. Und der Herr hat in den Evangelien über das Königreich Gottes, das Königreich der Himmel gesprochen. In Matthew 13 he gave 7 parables about the kingdom of heaven. In Matthäus 13 hat er 7 Gleichnisse über das Königreich der Himmel gegeben. And here I just want you to notice just a couple things. Und einige Dinge. That the kingdom of God is a reality. Das Königreich Gottes ist eine Realität. And it's coming. Und sie kommt. And God's going to set it up. Und Gott wird es aufrichten. And everything we see in the Middle East now is leading up to that. Und alles, was wir heute im Mittleren Osten sehen, das führt hin dazu. We are just waiting for the temple to be built. Wir warten nur mehr drauf, dass der Tempel gebaut wird. Jesus cannot return until the temple is there. Jesus kann nicht wiederkommen, bevor der Tempel gebaut ist. But he to establish his kingdom. Um sein Königreich aufzurichten. But he will come for his church before that. Aber für seine Gemeinde, für seine Kinder wird er zuerst kommen. And this kingdom. Und dieses Königreich is something that will last forever and ever and ever and ever and ever. Und dieses Königreich wird für immer und immer und ewig andauern. In Isaiah chapter 9. In Jesaja Kapitel 9. Verse 6 and 7. Vers 6 und 7. We have the prophecies of Christ. Da haben wir die Prophezeiungen über Christus. And it says, and the government of that kingdom will rest upon his shoulders. Und da heißt es, dass die Herrschaft dieses Königreichs auf seiner Schulter liegen wird. And one day when we see Jesus, und eines Tages, wenn wir Jesus sehen werden, he is our Savior, er ist unser Erlöser, our Shepherd, our friend, unser Hirte, unser Freund, our brother, unser Bruder. But he is also the King of Kings and the Lord of Lords. Aber er ist auch der König der Könige und der Herr der Herren. And we will fall down and worship our King. Und wir werden niederfallen und unseren König anbeten. Unto the King eternal. Zu dem ewigen immortable, König, der immortal, unsterblich ist, invincible, unverletzlich, in an unbelievable amount of time, in einer unglaublichen Menge von Zeit, that we could not even fathom, dass wir das nicht ergreifen this können. Kingdom will just continue to expand. Da wird sein Königreich nicht aufhören, and sich auszudehnen. All those trillions of galaxies that we hear about, und all die Billionen von Galaxien, von denen wir hören, das wird nur unser Garten sein, in dem wir spielen. Now this kingdom is right around the corner. Und dieses Königreich ist ums Eck. It's just on the other side of the curtain of time. Es ist nur auf der anderen Seite vom Vorhang der Zeit. You can, John the Baptist preached about it. Johannes der Täufer hat darüber gepredigt. He said, the kingdom of heaven is at hand. Er sagte, das Königreich Gottes ist nahe. Jesus preached about it, the kingdom of heaven is at hand. Und Jesus hat darüber gepredigt, das Königreich Gottes ist nahe. Even after the cross, sogar nach dem Kreuz, and after the resurrection, und nach der Auferstehung, they were preaching in the book of Acts, the kingdom of God is at hand. Haben sie in der Apostelgeschichte gepredigt, dass das Königreich Gottes nahe ist. The last verse of the book of Acts, der letzte Vers im Buch der Apostelgeschichte, it says, and he continued to teach about the kingdom of heaven. Und da heißt es, er fährt fort über das Königreich der Himmel and zu Jesus lehren. Christ. Jesus Christus. I want to bring out a principle right in the beginning. Ich möchte gleich am Anfang ein Prinzip rausstreichen. And it's this. Much of what we go through on earth, sehr vieles von dem, was wir auf der Erde durchmachen, is simply to prepare us for that kingdom. Das ist einfach dazu da, um uns für das Königreich vorzubereiten. And if we don't have that kingdom somewhere in our minds, und wenn wir nicht dieses Königreich irgendwo in unseren Gedanken that haben, it's coming, dann kommt es. And when the Lord taught us to pray, und wie der Herr uns gelehrt hat zu beten, he said, pray, thy kingdom come. Da hat er gesagt, bete, dein Königreich komme. And we pray about it. Und wir beten and darüber. We say the Our Father. Und wir sagen, lieber Vater, as we yawn, oh, the Vater unsere. Vater unser. Yeah, we pray it. Und wir beten. And then we yawn. Und dann gähnen wir. Gähnen, yeah, like this. And we don't even realize what we're praying about. Und wir bemerken gar nicht, worüber wir eigentlich beten. It's just a word. Es ist nur ein Wort. And some people even say, und manche Leute sagen vielleicht, you know, one more of these prayers on eternity. Come on, you're boring me. Vielleicht sagen manche, noch so eine Predigt, eine Botschaft über die Ewigkeit, es langweilt mich schon. I want messages that can affect me tomorrow morning. Ich möchte eine Botschaft hören, die mich morgen in der Früh Auswirkung hat. Yeah, this is exactly it. Und darum geht's aber hier. Now the same person that's going to complain about why do we have to think about eternity? Dieselbe Person, die sich darüber beschwert, warum müssen wir über die Ewigkeit nachdenken? It's so far away. Das ist so weit weg. I don't even think about that. Ich denke ja nicht einmal so weit. Maybe the same person who says, vielleicht dieselbe Person, die sagt auch, how much I have saved for my retirement? Sagt, schau mal, wie viel ich für meine Pension schon eingezahlt habe. When I'm 60, I'm 58, I'm going to retire. Und wenn ich 58 bin, dann werde ich in I've Pension got so gehen. So much saved. Ich habe so viel eingezahlt. And I've got a little house in Greece. Und ich habe ein kleines Haus in Griechenland. Boy. I'm learning how to golf. Und ich werde lernen, wie man Golf spielt. And they're so excited. Und die sind so begeistert. For something that is coming in the future. Für etwas, was in der Zukunft kommt. And they're so excited, they'll talk about it. Und sie sind so begeistert davon, dass sie darüber sprechen. And they'll bend your ears. Und die Ohren werden sich biegen. And you'll say, stop talking about your retirement. Und du sagst schon, hör doch endlich auf, über deine Pension zu reden. Not realizing that maybe 7 or 8 years beyond their retirement. Realisierend, dass vielleicht 7, 8 Jahre nach der Pension is the kingdom of God in their life. Ist das Königreich Gottes. Maybe 10 years. Vielleicht 10 Jahre. Maybe 15. Vielleicht 15. Maybe at the most a short 20 years. Vielleicht 20 Jahre. But how come this is so strange? Aber wie kommt das? Das ist so seltsam. We will focus on our retirement. Wir sind auf unsere Pension fokussiert and rejoice about it, und wir jubeln darüber. And the kingdom of God that is just slightly beyond it, und das Königreich Gottes, das vielleicht nur ganz knapp dahinter liegt. We don't want to think about darüber wollen wir gar nicht nachdenken. All. Gar nicht. We don't want to prepare for at all. Und wir möchten uns da überhaupt nicht darauf vorbereiten. Now, much of what we go through on earth is to prepare us for that time. Vieles von dem, was wir auf der Erde durchmachen, bereitet uns nur auf die Ewigkeit vor. And if we don't have the kingdom of heaven in our frame of reference, und wenn wir das Königreich der Himmel nicht in unserem Bezugsrahmen haben, a lot of things we go through on earth are going to frustrate us. Dann werden viele Dinge, die wir auf der Erde durchmachen, uns nur frustrieren. And we're going to say, why? Why me? Why? Und wir werden sagen, warum ich? Warum? Kingdom of heaven. Königreich Gottes. But why? It doesn't make sense. Aber es macht doch keinen Sinn. And a lot of things we go through are very difficult. Und viele Dinge, die wir durchmachen, sind sehr schwierig. Some people have extreme difficulty. Viele Leute haben sehr, sehr große Schwierigkeiten. The death of a child. Der Tod eines the Kindes. The death of a loved one. Der Tod eines Geliebten. A sickness, a car accident. Eine Krankheit, ein Autounfall. Things that just throw us. Dinge, die uns niederschmettern. Into confusion, we ask, why, why? Die uns in Verwirrung stürzen und wir fragen uns, warum, warum? And we spend a life in frustration and confusion. Und wir verbringen ein Leben in Frustration und Verwirrung. But I want you to look at a verse in 2 Timothy chapter 2. Aber ich möchte, dass ihr euch einen Vers in 2. Timotheus 2 anschaut. Now John the Baptist was preaching about the kingdom of God. Johannes der Täufer hat über das Königreich Gottes gepredigt. That was his whole message. Das war seine ganze Botschaft. In Matthew 3 he said the kingdom of God is near, repent. In Matthäus 3 hat er gesagt, das Königreich Gottes ist nahe, tu Buße. And he was preaching with such enthusiasm, und er hat mit solchem Enthusiasmus gepredigt, that even the Pharisees came, dass sogar die Pharisäer to gekommen be baptized. Sind, um sich taufen zu and lassen. He said, you vipers, you snakes. Und er hat gesagt, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, you rats. Ihr Ratten. No, he didn't say that. Das hat er nicht gesagt. Well, he could have said that, you know. Aber das könnte er auch gesagt haben. I would have said that. You aber rats. Ich hätte das gesagt. Ihr Ratten. You moles. Ihr Maulwürfe. You bugs. Ihr Käfer. That's what you are. Das he was yelling. He says, who has told you to repent? Und er sagt, wer hat euch gesagt, umzukehren? Bring forth fruits of repentance. Bringt die Frucht der Umkehr hervor. And he was preaching and preaching and finally he's arrested. Und er predigt und schlussendlich wird er gefangen genommen. But before he was arrested, he even baptized our Lord. Aber bevor sie ihn gefangen nahmen, hat er auch den Herrn getauft. And he saw the heavenly dove come down upon him. Und er hat gesehen, wie die himmlische Taube auf ihn herabkam. And he heard the voice say, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." Und er hat auch die Stimme gehört, die gesagt hat, "Das ist mein geliebter Sohn." He even sent his disciples and said, "Follow him." Und er schickt sogar seine Jünger und sagt, "Folgt ihm." I must decrease, he must increase. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Der die Sünden der Welt hinwegnimmt. And then John is arrested, he's put in prison. Und dann wird Johannes gefangen genommen, ins Gefängnis gegeben. You got to understand what John was preaching. Und sie haben nicht verstanden, was no, we have to understand. Wir müssen verstehen, was Johannes gepredigt he hat. He was preaching the coming of the kingdom. Er hat darüber gepredigt, dass das Königreich kommt. He was preaching Daniel 2:44. Er hat Daniel Kapitel 2:44 gepredigt. In principle. Im Prinzip. That his kingdom will crush all other kingdoms. Dass sein Königreich alle anderen Königreiche zermalmen wird. And he will set up the kingdom of heaven. Und er wird das Königreich der Himmel aufbauen. Und er wird für immer regieren. And it's just around the corner. Und es ist nur ums Eck. And the kingdom of heaven is just coming now. Und das Königreich der Himmel kommt jetzt. Repent or you'll be crushed like a bug. Tut Buße oder ihr werdet zerdrückt wie ein Käfer. Snakes. Schlangenbrot. Rats. Ratten. Bugs. Käfer. Repent. And they were all coming. The prostitutes, everybody was coming. Und sie kommen, die Prostituierten, jeder, alle sind gekommen, die Steuer, Eintreiber. Greedy businessmen, everybody was coming. Die geizigen Geschäftsleute, alle sind gekommen. Difficult people, everybody's repenting. Und die schwierigen Leute, alle tun Buße. And then he's arrested. Und dann wird er gefangen genommen. He's sitting in prison. Und er sitzt im Gefängnis. And he's walking around. Und er geht umher. And he's thinking, okay, any day now. Und er denkt sich, ja, jeden Augenblick, any jeden day Tag and the kingdom is going to crush this Roman Empire. Jeden Tag kann es passieren, dass das Königreich kommt und dieses Königreich zermalmt. His disciples would come to the door. Und seine Jünger sind zur Tür gekommen. Oh, my disciples, tell me what's new. Und meine Jünger, sagt mir was Neues. Is he crushing the Romans yet? Zerschmettert er bereits die Römer? Did anything happen? Passiert schon was? Did like the new Jerusalem? Can you see it yet? Könnt ihr das neue Jerusalem schon sehen? No. Na? Really? Wirklich? Well, what does he do? Aber was macht er? Well, he heals the sick. Er heilt die Kranken. He, you know, preaches on mountaintops and predigt auf in nice meadows. Gebirgsgipfeln. He takes rides on boats. Und nimmt Reisen auf Booten. He raises some dead. Und erweckt manche Toten. He heals the lepers. Heilt die Aussätzigen. That's all? Und das ist alles? Ha! Go ask him a question for me. Bitte stell dir meine Frage für mich. Ask him if he's really the Messiah. Fragt ihn doch bitte, ob er wirklich der Messias ist. What? Was? John. Johannes, what? Was? You go and ask him what I just said. Ihr geht jetzt hin und fragt ihn genau das, was ich gerade gesagt habe. So they go. Und jetzt gehen sie. They come to the Lord. Und sie kommen zum Herrn. You ask him. Du fragst ihn. You ask him. No. We are messengers from John. Wir sind Botschafter von Johannes. His faithful disciples. Seine treuen Jünger. He has a question. Und hätte eine Frage. I'll just step back before I ask it. Ich gehe nur einen Schritt zurück, bevor ich sie frage. He wants to know. Er möchte wissen, if you are really the one. Ob du wirklich der bist. If you're really the Messiah. Ob du wirklich der Messias bist. Really? Wirklich. He wants to know if I'm the one. Er möchte wissen, ob ich well, der you tell bin. John this. Sagt Johannes Folgendes. Tell him that the lame walk. Sagt ihm, die Lahmen, die Gelähmten gehen, see, die Blinden sehen, the dead are raised, und die Toten sind auferstanden, the poor have the gospel, und die Armen haben das Evangelium. And one more thing. Und noch eines. Tell John, sagt Johannes, that blessed are those, gesegnet sind who are jene, not offended by me, die sich nicht an mir stoßen. Now, here's the question. Hier ist die Frage. If Jesus could offend John the Baptist, wenn Jesus den Johannes den Täufer ärgern könnte, because of the way he was doing things, wegen der Art und Weise, wie er Dinge tut, is it possible, ist es dann möglich, that Jesus could offend us, dass Jesus uns ärgern könnte, sometime in our lives, so irgendwann in unserem Leben, with something that happens, mit irgendetwas, was geschieht, maybe I'm not put in prison. Vielleicht bin ich nicht gerade im Gefängnis. Maybe I lose a job. Vielleicht verliere ich einen Job. A relationship. Eine Beziehung. Maybe even a death in the family. Vielleicht gibt es einen Tod in der Familie. A sickness. Eine Krankheit. No one else seems to have. Und niemand anderer scheint die zu haben. And you check on the internet and it's like one out of, you know, 10 billion people have this sickness. It's like, why me? Und du schaust im Internet nach und da heißt einer von einer Million hat diese Krankheit und du denkst dir, warum ich? This is, I'm getting angry here. Ich werde hier jetzt echt wütend. And is it possible, ist es möglich, that if John could be offended by Christ, dass wenn Johannes sich an Christus stoßen that we kann, could be offended. Dass wir uns auch an ihm stoßen. And it's interesting that John did not understand something. Und es ist sehr interessant, Johannes hat hier etwas nicht verstanden. Jesus was coming twice. Jesus kommt zweimal. Not once. Nicht einmal. John didn't know that. Johannes hat das nicht and gewusst. When he preached all the prophecies, und als er die ganzen Prophezeiungen gepredigt hat, he did not know that two-thirds of what he was saying, da hat er nicht gewusst, dass zwei Drittel von dem, was er sagt, did not apply to the first coming. Das kann man nicht auf das erste Kommen it applied anwenden, to the second coming. Sondern auf das zweite Kommen. And as John looked down history, und als Johannes so die Geschichte sich ansah, he saw a mountaintop, da sah er einen Berggipfel, but he didn't see the second mountaintop behind it. Aber er sah nicht den Berggipfel hinter diesem and Berg. The 2000-year valley between them. Und dieses Tal von 2000 Jahren zwischen den beiden so Bergen. He was offended. Also hat er sich daran gestoßen. To the point where he even doubted that Jesus was the Messiah. Sogar so weit, dass er daran gezweifelt hat, dass Jesus der Messias ist. Have you ever been there? Wart ihr schon mal dort? You doubt. Dass ihr zweifelt. And you say, I wonder if Jesus is really alive. Und du sagst, ich frage mich, ob Jesus wirklich lebt. I wonder if what I believe is really true. Und ich frage mich, ob das, was ich glaube, wirklich wahr ist. Have you ever been an unbeliever as a believer? Wart ihr jemals ungläubig als Gläubiger? Have you ever said, I don't believe in God anymore? Habt ihr jemals gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott? I've said that as a missionary. Ich habe das als Missionar gesagt. Someone said to me, jemand hat zu mir gesagt, you'll get through this, God will be faithful. Du wirst da durchkommen, Gott ist treu. I said, yeah, I don't. The only problem is I don't believe in God anymore. Und ich habe gesagt, ja, schön, aber das einzige Problem ist, ich glaube nicht mehr an Gott. for a moment. Für einen Moment. And then you come out of it. And he's like, und bin gleich wieder rausgekommen. Forgive me, God, for saying that. Vergib mir, Gott, dass ich das jetzt gesagt habe. But there's moments. Aber es gibt so Momente. And I want to show you something in 2 Timothy chapter 2. Und ich möchte euch etwas in 2. Timotheus 2 zeigen. God has a plan. Gott hat einen Plan. And He is preparing us for eternity. Und bereitet uns für die Ewigkeit vor. Some of the things we go through, He's preparing us for future things on earth. Einige Dinge, durch die wir durchgehen müssen, sind dazu da, um uns vorzubereiten auf die Zukunft. But other things are strictly for eternity. Aber andere Dinge sind einzig und allein für die Ewigkeit. And if we don't understand that, we und wenn will wir das be frustrated, nicht verstehen, dann werden wir frustriert, confused, verwirrt. And even do what John the Baptist did. Und vielleicht sogar das tun, was Johannes der Täufer tat. Now after those messengers left, nachdem diese Botschafter weggegangen sind, the Lord said to all the people around, sagte der Herr zu all den Leuten, die herumgestanden sind, John the Baptist is the greatest man ever born of a woman. Johannes der Täufer ist der größte, der je von einer Frau geboren ever wurde. Born of a woman. Der jemals von einer Frau geboren but wurde. But the least in the kingdom of heaven is greater than him. Aber der geringste im Reich der Himmel ist größer als er. Wow. Now watch this verse and we'll close. Nun schaut euch diesen Vers an. 2 Timothy chapter 2. In 2. Timotheus Kapitel 2. Verse 11. Vers 11. If we die with him, well first it says it's a trustworthy statement. Und es steht hier, das Wort ist gewiss. This is a song they think that they used to sing in the first century. Das ist ein Lied, das sie im ersten Jahrhundert gesungen haben. If we died with him, we will also live with him. Denn wenn wir mitgestorben sind mit ihm, werden wir auch mit ihm leben. If I put my faith in what he did on the cross, wenn ich meinen Glauben darin setze, was er am Kreuz für mich getan hat, and I believe that he took my place, und daran glaube, dass er meinen Platz eingenommen hat, then I will live with him. Dann werde ich mit ihm leben. He's my savior. Er ist mein Erlöser. That's wonderful. Das ist wunderbar. But there's a second part. Und es gibt einen zweiten Teil. If we endure, wenn wir ausharren, we will also reign with him. Werden wir auch mit ihm herrschen. That's a difference. Das ist ein Unterschied. And this word endure is the word for patience. Und das Wort ausharren ist dasselbe Wort für Geduld. We don't have a verb for patience. Wir haben kein Verb für Geduld. Right? You know, we just say, I want to be patient. Wir sagen dann einfach, wir möchten geduldig sein. But here it's a verb. Aber das ist ein Verb. And if we are patient, wenn wir geduldig sind, if we endure, wenn wir ausharren, we will reign with him. Dann werden wir mit ihm herrschen. Now, wait a minute. So how does this apply to tomorrow? Wie wendet sich das für morgen an? Right. You're a businessman, you go to work. Du bist ein Geschäftsmann, du gehst zur Arbeit. You have situations. Du hast Situationen. And if we go through these situations as though they were from the Lord, und wenn wir durch diese Situationen hindurchgehen, so als wären sie von Gott, God will reckon them. Dann wird Gott sie aufzeichnen. For when he considers who will reign with him. Wenn er sich darüber Gedanken macht, wer mit ihm herrschen soll. You're kidding me. Du machst einen Scherz. No, absolutely. Nein, absolut. If we endure. Wenn wir ausharren. Now, patience is not just waiting. Geduld ist nicht nur warten. It's how you wait. Das ist auch, wie man wartet. It's what you do in the situation. Das ist, was du in dieser Situation tust. In the situation is such that you can't do much. In der Situation, wo du nicht viel tun kannst. Your hands seem to be tied. Und deine Hände, sie scheinen gebunden zu There's sein. Someone on the job that's difficult to work with. Vielleicht jemand im Job, mit dem es schwierig ist, zusammenzuarbeiten. A father-in-law or a mother-in-law or someone oder ein Schwiegervater, eine Schwiegermutter, jemand, der schwierig ist. Or a son-in-law who's difficult. Oder ein Schwiegersohn, der schwierig ist. Something, a problem with a teenager. Irgendetwas, ein Problem mit einem Teenager. We can't do anything. Du kannst nichts tun. Patience means all I can do now is trust God. Die Geduld bedeutet hier, alles was ich tun kann, ist Gott vertrauen. And I'm going to go through the situation with God. Und ich werde mit Gott durch diese Situation durchgehen. I'm not going to be preoccupied with why. Und ich werde mich nicht damit auseinandersetzen, warum. I'm just going to be preoccupied with who. Sondern ich werde mich damit auseinandersetzen, mit wem. Christ. Christus. And where I'm going. Und wohin ich gehe. And I'm not going to forfeit the opportunity for something that is an eternity. Und ich werde die Gelegenheit nicht verpassen, versäumen, für etwas, was für die Ewigkeit ist. Now I could understand if, you know, we all live 300, 400, 500 years. Ich könnte es verstehen, wenn wir alle 300, 400, 500 Jahre leben würden. Eternity. Ach, die Ewigkeit. That's like 400 years from now. Das ist in 400 Jahren. Rob, what are you talking about? Rob, worüber sprichst But du for hier? Some of us, it's less than 10 years away. Aber für manche von uns ist es vielleicht weniger als 10 Jahre maybe. Entfernt. Maybe for somebody it's less than a year away. Oder vielleicht ist es für jemanden weniger als ein Jahr I had another entfernt. Friend just die this week. Ein anderer Freund ist diese Woche gestorben. We went to Bible school together. Wir sind zusammen auf die Bibelschule gegangen. And I worked with him in Springfield. Ich habe in Springfield mit ihm gearbeitet. He's, Pastor Joe Cabral. Pastor Joe Cabral. He died of cancer this week. Und er ist diese Woche an Krebs gestorben. And he's on the other side. Er ist jetzt auf der anderen Seite. My friend Pastor Tom Stewart's on the other side. Mein Freund Pastor Tom Stewart ist auf der anderen Seite. And who knows when we'll be there? Und wer weiß, wann wir dort sein werden? But if we endure, aber wenn wir ausharren, we shall reign. Dann werden wir regieren. Now, I want you just to picture. Ich möchte, dass reigning ihr euch, with Christ. Dass ihr euch das vorstellt, mit Christus It's zu regieren. It's not just living there. Es geht nicht nur darum, dort zu leben. But I want you to picture all the multitudes before him. Aber ich möchte, dass ihr euch vorstellt, die ganzen Mengen vor euch. And before him. Vor ihm. And the Lord is like a little kid. Und der Herr ist wie ein kleines Kind. Thank you. Oh, I waited for this day. I love you. I love you. I love you. Danke. Wow, ich habe mich so auf diesen And Tag gefreut. Ich liebe he's euch. So happy. Und er ist so glücklich. And he's just telling us all that he's got planned. It's going to be beautiful. Und er erzählt uns allen, dass er Pläne hat und just dass es so schön sein wird. Just to give you a quick rundown of what we're going to be doing. Und ich werde euch ganz kurz einen Überblick verschaffen, was wir tun werden. Next thousand years in den nächsten we'll be right here. 1000 Jahren werden wir genau And hier sein. That, I'm gonna change the whole world. Und danach werde ich alles wieder verändern. Like I said in 2 Peter 3 and, so wie ich in 2. Petrus 3 gesagt habe. And then we're gonna go into the eternal kingdom. Und dann wird es ein ewiges Königreich geben. But just before we do that, we got to do a few little details. Aber bevor wir das machen, werden wir ein paar Details jetzt noch machen. The following people, please come forward and meet the angels on the side over there. Die folgenden Leute okay. bitte ich nach vorne zu kommen und dort zu den Engeln hinzubringen. Und wenn er dann diese Liste von diesen vielen Menschen durchliest, aber es scheint nicht so, als wäre das viel in dieser riesigen Menge. And people say, well, who are those people? Und oh, Leute werden sich fragen, wer sind diese Leute? Let's ask the angel. Fragen wir mal die Engel. Who are those people? Wer sind diese Leute? Oh, those are the people that are going to reign with the Lord. He's just going to go plan out things with them. Das sind diese Leute, die mit Christus regieren werden. Die werden ein paar Sachen mit They're going to go work right now, but you guys can just go play. Und die werden jetzt arbeiten gehen. Ihr könnt spielen yeah, gehen. You know, like just go out there. There's like a lot of nice stuff and Geht water and raus, fish. Da gibt's super anything, Sachen. Horses, anything you want. Anything da you want. Alles, was ihr euch erträumt. We're so happy you're here. Enjoy es yourself. Ist so schön. Genießt es. They'll be back in about 5 hours. Die werden in 5 Stunden wieder da sein. Can I go? Kann ich gehen? No. I'm sorry. Nein. It's just it's just for those who are reigning with him. Es ist nur für diejenigen, die mit ihm herrschen. But I don't have to reign. I just want to watch. Ich möchte ja gar nicht regieren. Ich möchte nur zuschauen. I'm sorry. But you know, there's so much to enjoy. Aber es gibt so Just viel, was du hier genießen kannst. Genieße es. But I want to be with the Lord. Aber ich möchte mit dem Herrn He's sein. He's coming right back. Er kommt gleich wieder zurück. Meet with those people who are reigning with him. They'll all be right back. Er trifft sich mit den Leuten, die mit ihm herrschen werden. Die werden alle gleich wieder da sein. I think I missed something here. Ich glaube, ich habe hier was verpasst. Yeah, you missed 2 Timothy 2:11. Ja, du hast 2. Timotheus 2:11 verpasst. What does that say? Was steht It says dort? If you die with him, you live with him. Es heißt, wenn du mit ihm stirbst, wirst du mit ihm leben. If you endure with him, you reign with Und wenn du mit ihm ausharrst, dann wirst du mit ihm herrschen. And you didn't endure. Und du hast nicht ausgeharrt. Anything. Irgendwas. Gar nichts. Over your life a little bit? sollen wir ein bisschen dein Leben durchgehen? Let's not do this. Na, machen wir das jetzt nicht. You don't want to do this. Du möchtest das jetzt nicht. And it's real. Und es ist real. It's just real. Das ist Wahrheit. Everything about heaven is about Jesus. Und alles über den Himmel ist über Jesus. Now just imagine this, right? We're all there, the multitudes. Und ich stelle mir das so vor, wir sind alle dort, diese Menge. And the angel comes forward and says, und ein Engel kommt nach vorne und sagt, just have a little announcement. Ich habe eine kleine Ansage. We got all this stuff prepared for you. It's wonderful. Das ist alles für euch vorbereitet. Das ist wunderbar. Jesus won't be here for the next two or three years. Jesus wird die nächsten zwei oder drei Jahre nicht da sein. He's just got some stuff to do. Er muss einfach sagen, just enjoy yourself. It's wonderful. Aber genießt es. Abraham's here, Moses is here, they're all here. They'll take care of you, you know. Die werden sich um euch kümmern. Jesus just has something he's got to do. Aber Jesus, er muss jetzt etwas erledigen. He'll be like, what? Und wir werden uns denken, was? He'll be like, Jesus. Jesus. We want to see. We start a revolt in heaven. It'd be like a revolt there, you know. Und da wird's eine ganze Revolte geben. We want to see Jesus. Wir wollen Jesus sehen. That's what heaven's all about. Darum geht's im Himmel. And that's what these trials that we go through are all about. Und darum geht's auch bei den ganzen Problemen, durch die you know, wir durchgehen. I try to make it funny, but it's real. Ich versuche es hier ein bisschen lustig zu machen, aber es ist wahr. Tomorrow morning. Morgen in der Früh, on the tram, wenn du in der Straßenbahn you're bist, sitting next to somebody, du sitzt neben jemanden, and the Holy Spirit says, say something. Und der Heilige Geist sagt, sag etwas. I don't want to. Aber ich mag nicht. Okay, that's right. Ist okay. Next time the Holy Spirit says something, no, I don't want to. Das nächste Mal sagt der Heilige Geist wieder etwas und du sagst nein. Revival, remember, Erweckung, erinnert euch, is obedience to the voice of the Holy Spirit. Das ist Gehorsam dem Heiligen Geist. And this is how we endure. Und so harren wir aus. We endure by being obedient to the voice of the Lord. Wir harren aus, indem wir gehorsam auf die Stimme des Herrn sind. Bete für diese Person. I can't stand them. Ich möchte nicht, ich kann diese Person nicht ausstehen. Pray for them, pray for your enemies. Dann bete für diese Person. No, I can't endure this. Ich kann das nicht aushalten. Right. Yeah. That's exactly what I was thinking. Das ist genau das, was ich dachte. Come here for a second. Komm mal für eine Sekunde. You know what this is? Weißt du, was das ist? It's a cross. Das ist ein Kreuz. How would you like to be crucified on that? Möchtest du gekreuzigt sein darauf? No, never, nein, never. Nein, niemals. Well, I endured the cross. Nun, ich habe dieses Kreuz ertragen. The same word. Dasselbe Wort. Endured the cross. Das Kreuz ertragen. For the joy that was before him. Für wegen der Freude, die vor ihm lag. And we'll just close with this last thing. Und wir schließen mit dem letzten, mit der letzten Sache ab. James 1:2. In Jakobus 1:2. Count it all joy. Rechne es alles als Freude. When you fall into trouble. Wenn du in Schwierigkeiten fällst. How is that possible? Wie ist das möglich? What it means is this. Was es bedeutet, ist Folgendes. I have a flat tire. Ich habe einen platten Reifen. I don't have a spare. Und ich habe keinen Ersatzreifen. Because I forgot. Weil ich habe vergessen. I'm on the Autobahn. Ich bin auf der Autobahn. It's freezing. Es ist kalt. And I remember, count it all joy. Und ich erinnere mich daran, rechne es alles als Freude. No, I can't do this. Nein, I can't. Das kann ich jetzt nicht machen. No joy in this. Da gibt es keine Freude drin. At all. Nicht im Geringsten. How do I count it all joy? Wie kann ich das als Freude rechnen? If I maintain a godly attitude right now, wenn ich jetzt in einer göttlichen Einstellung bleibe, this situation, dann wird diese Situation will bring me eternal benefit, mir ewige Belohnung bringen in the kingdom, im Königreich. And if I focus on that, und wenn ich mich darauf fokussiere, it will bring me joy in this moment. Dann wird es mir in diesem Moment Freude not bringen. Not joy about the situation, nicht Freude über diese Situation, but joy about what the situation can bring me in the eternal kingdom. Sondern Freude darüber, was diese Situation mir für die Ewigkeit bringen kann. And that joy is real. Und diese Freude ist real. And suddenly I've got joy. Und plötzlich habe ich Freude. Not about what happened, nicht darüber, was passiert ist, but about what this can produce for me, sondern darüber, was das für mich produzieren kann. About the opportunity that I have to endure with the Lord. Die Gelegenheit, die ich habe, mit dem Herrn auszuharren. And it's real. Und das ist real. And the verses in the Bible are there. Und die Verse sind in der Bibel. So, the kingdom of God is coming. Das Königreich Gottes kommt. It's just around the corner. Es ist nur ums Eck. And I can't wait to see the Lord. Und ich kann es nicht erwarten, den How Herrn zu sehen. You? Same thing, right? Und wie geht's euch damit? Genauso. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, we thank you this morning. Jesus, wir danken dir heute Morgen. Thy kingdom come, thy will be done. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Wie im Himmel, so auf Erden. Lord, we thank you. Herr, wir danken dir. Thank you that we are going to live with you. Danke, dass wir mit dir leben werden. And this short opportunity. Und diese kurze Gelegenheit, to endure situations, um Situationen auszuhalten, in faith, im Glauben, to grow, um zu wachsen, to become more like you, um mehr wie du zu werden, and to realize that each situation, und zu erkennen, dass jede Situation can turn to gold, sich in Gold verwandeln kann. Maybe there's somebody here this morning, vielleicht ist jemand hier heute Morgen, and you don't know if you'll live with him, und du weißt nicht, ob du mit ihm leben wirst. Have you ever received Jesus into your life? Hast du jemals Jesus in dein Leben aufgenommen? Pray with me. Dann bete mit mir. Say, God in heaven, sag Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. Jesus is the Lamb of God. Jesus ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Say, God, forgive me. Sag Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. I want to be part of your kingdom. Ich möchte Teil deines Königreiches sein. When it comes. Wenn es kommt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.